NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 14. von 18 Abschnitten. Im Mittelpunkt der letzten Lesung stand der berühmt gewordene Brief Gargantuas an seinen Sohn, in dem sich Rabelais durch den Mund des Riesen zu den Idealen der Renaissance bekennt, denen er als Naturwissenschaftler und Humanist selbst verpflichtet war. Er empfiehlt die harmonische und universelle Ausbildung nach dem Vorbild der Antike, die gleichmäßige Übung von Körper und Geist, das Studium möglichst vieler Fakultäten, Sprachen und Künste. Wir hören dann weiter von Pantagruels Jugend, von seinen Studien in Paris. Dort trifft er einen heruntergekommenen Scholaren, der ihm durch die Kenntnis von 7 bekannten und sogar noch einigen selbst erfundenen Sprachen verblüfft. Er heißt Panurg, das heißt sinngemäß der mit allen Wassern Gewaschene, und ist ein Tunichtgut, Falschspieler, Zechbruder und Räuber, wie nur je einer in Paris, im Übrigen aber der beste Mensch auf der Welt. Er wird Pantagruels bester Freund und zugleich die wohl wichtigste Figur in Rabelais' Buch, ein komplexer Charakter, ein ebenso gelehrter Mann wie verschlagener Schelm, liebenswürdig und grausam zugleich, höfisch, gebildet und ordinär, eine undurchschaubare Figur, von der wir noch weiter hören werden. Vorläufig aber hat Pantagruel einen äußerst schwierigen Rechtsstreit zu schlichten. Zwischen einem Herrn von Hintenküss als Kläger und einem Herrn von Windloch als Beklagtem. Die genaueren Umstände des Rechtshandels müssen hier übergangen werden, da die Rechtsgelehrten selber sie nicht durchschauen. Es ist ganz wie der Streit um des Esels Schatten. Rabelais' Rechtssatire gipfelt in dem Urteilsspruch, den Pantagruel zu fällen hat. Hören Sie wieder Helmut Kraus. Kaput 13. Pantagruels Entscheid. Nunmehr erhob sich Pantagruel, rief die Räte, Beisitzer und Justiziarien um sich her und sprach: Ihr habt soeben, ehrenfeste Herren, den Fall gehört, um den wir tagen. Was bedünkt euch jetzo? Worauf sie erwiderten: Wahrlich, wir haben ihn vernommen, aber keinen Pfifferling davon verstanden. Ersuchen euch also, una voce, dass ihr das Urteil fället, dem wir unweigerlich zustimmen und Rechtskraft verleihen werden. Wohlan denn, nickte Pantagruel, doch befind ich den Fall nicht gar so schwierig, als ihr ihn hinstellt. Eure neu zusammengewurstelten Paragraphen, Kodizes, Erlasse, Gesetze, Edikte, Leges und Verfügungen wollen mir um vieles düsterer erscheinen. Mit dem ließ er sie stehen und schritt ein-, zweimal in tiefem Sinnen durch den Saal, wobei er hörbar gluckste wie ein Esel, dem man den Gurt zu straff schnürt, denn er war sich wohl bewusst, dass er ohne Ansehen der Person Recht sprechen müsse. Setzte sich schließlich wieder und verkündete folgenden Urteilsspruch: In Anbetracht, Erwägung und Hinsicht des Rechtsstreits zwischen den Herren von Hintenküss und von Windloch erkennt und verfügt das Gericht, dass in Rechnung der Gänsehaut des stapfigen Zwerchfells, das dem Sommer Solstitium abtrünnig war, um für Hirngespinste zu schwärmen, in fernerer Erwägung des Eierstockes durch die männlichen Verhöhnungen seitens der lichtscheuen Nachteulen, die im diaröhmischen Klima eines reitenden Kruzifixes mit einer Armbrust am Zügel inquilinieren, hatte der Kläger gerechten Grund, das Schiff zu kalfatern, welches die benannte Frau halb barfuß, halb gestiefelt aufblus. Gleicherweise erkennt ihn das Gericht unschuldig an dem privilegierten Fall der Rotzklunker, die er von wegen seiner Verstopfung ergattert haben dürft, infolge des Schnittes durch 2 dreckbalsamierte Handschuhe mit einem Nusslicht, maßen er das Tau mit den Eisenkugeln losließ, weil die Spülfetteln sein Gemüse trotz der Falkenglocken aufs Bestreitbarste rösteten. Allein in weiterer Erwägung, dass er dem Beklagten zuschiebt, er sei ein Blätzflicker, Käskauer und Mumienteerer gewesen, was sich aber als wohlgeklüngelt verlogen erwiesen, wie es auch der genannte Beklagte mit Fug von sich abgewehrt hat, verurteilt ihn das Gericht zu 3 Mäß verstöpselter, gelbgestampfter und perlitanierter gedickter Süßmilch, die er ihm am Aschermittwoch im nächsten Mai auszahlen soll. Gegenseits ist besagter Angeklagter gehalten, Heu- und Werkbündel zu schaffen, um die gutturalen Stiefelzieher zu verstopfen, so mit den wohlpurgierten Kupazen rädelweiß verhalftert sind. Und Freunde sollen sie sein als ehbevor. Ohne Kosten und Sporteln, von Rechts wegen. Nach Fällung dieses Urteilsspruchs entfernten sich beide Parteien höchlichst befriedigt, was ein ganz unerhörtes Schauspiel war. Denn seit der Sintflut war es niemalen vorgekommen und wird sich in 13 Jubeljahren nicht wiederholen, dass 2 Prozesshänse über ein und dasselbe Urteil erfreut sind. Was die Gerichtsräte und Doktoren anlangt, ei ja, so waren selbige länger denn 3 Stunden vor Staunen maulblöd. Dann gerieten sie in Verzückungen ob Pantagruels Scharfsinnigkeit, die sie in diesem dornenvollen und mühsamen Handel klärlich erschaut hatten. Sie stünden noch jetzt in ekstatischer Verwundernis, hätte man sie nicht mit Essig gespritzt und mit Rosenwasser beträufelt und dadurch ihre gewohnte Geistesnüchternheit zurückgerufen, wofür Gott ganz besonders belobt und gepriesen sei. Kaput 14. Wie Panurg den Türken entwischte. Des Pantagruel-Urteil verbreitete sich im Flug nach allen Richtungen, wurde auch eifrig vervielfältigt und gar in die Archive eingefacht. Man lobte ihn über Salomo und schätzte sich um eines solchen Zeit- und Volksgenossen willen glücklich. Ja, man dachte ernstlich daran, ihn zum Vorsitzenden des obersten Gerichtshofes zu machen. Er aber dankte für Sotanes Ansinnen und meinte, ein Fuder Wein sei ihm lieber. Da schickten sie ihm ein Fass vom Besten und er ließ sich ihn trefflich schmecken. Auch Panurg zechte wacker mit, denn er war ausgedörrt wie ein alter Hering und schlich durch die Welt als eine abgezehrte Katze. Drum zog ihn einer auf, wie er gerade den Humpen absetzte, um ein weniges zu verschnaufen. »Hallo, Gevatter!« »Ihr bürstet ja wie besessen.« »Ha, in 3 Teufelsnamen, geht dir's erst jetzt auf, dass du keinen von deinen lumpigen Pariser Süpflern vor dir hast, die allfort nur ein Spatzenschlücklein hinabdrücksen und auch das bloß, wenn man sie am Schwanz streichelt. Ei ja, Bruder, flög ich so hoch, als ich tief in die Kanne steig, wär ich bald überm Mond. Mir wächst der Durst beim Löschen. Ich glaub, der Schatten meines Meisters Pantagruel macht süffig wie der Mond süchtig.« Als die anderen lachten, fragte Pantagruel: »Was gibt es so Lustigs, Panurg?« »Ach, Herr, da erzählt ich eben, was für arme Tropfen doch die Türken sind, dass sie den Wein verschwören müssen. Schon um dessen Willen möchte ich beileib kein Muselmann sein.« »Meiner treu, ihr schuldet mir ja noch Bericht, wie ihr den Türken davongelaufen. Lasset hören.« »Ei, freilich, von Herzen gern und ohne Flausen.« »Hatten mich also die Hurentürken wohl gespickt wie ein Karnickel auf den Bratspieß gepflanzt, denn ich war so ausgemergelt, dass ich ohne das ein mager Brätlein abgesetzt hätte, und machten sich dran, mich lebigen Leibes zu rüsten. Ich empfahl mich der Gnade des Allmächtigen, auf dass er mich von dieser schauderhaften Qual errette, was er auch auf wunderbare Weise vollbrachte. Denn während ich noch zum Herrn betete und schrie, schlief der Bratenwender durch Gottes Fügung ein. Ich das sehen und ein Holzscheit mit den Zähnen packen war eins. Nehm es also am unverglusten Ende und störr es dem Koch in den Schoß. Ein anderes schubs ich, so gut es geht, auf sein Strohlager. Im Nu fängt es Feuer, steckt das Bett an, samt der Stubendecke, so mit Tannenholz getäfelt war, indes das andere Scheit dem Spießdriller das ganze Fuhrwerk versenkte und sein Anhängsel röstete, dass ein Heidengestank aufstieg. Daran wacht er auf, humpelt ans Fenster und brüllte: »Dalbarot, Dalbarot«, das heißt »Feurio, Feurio«, lief dann wieder nach mir hin, um mich in die Flammen zu schmeißen, und schnitt mir eben die Fesseln durch, als der Herr des Hauses herzueilte. Der hatte das Geschrei gehört und den Rauch gewittert, als er auf der Straße mit etlichen Paschas und Musafis auf- und abwandelte und wollte nun eilends seine Schätze retten. In heller Wut zog er mir den Bratspieß aus dem Fleisch und rannt ihm den Koch durch den Leib, dass er als ein Toter umpurzelte, dabei ich freilich auf den Boden fiel, als er den Spieß aus mir herausriss. Tat mir auch im Sturz weh, aber nicht gar schlimm, weil meine Spickschwarten den Aufprall linderten. Wie nun der Pascha sah, dass sein Fall rettungslos stund und das Haus ohne Widerred abbrannte, überliefert er sich in der Verzweiflung allen Teufeln und brüllte: »Grillgot, Astaroth, Rapalus und Gribulis«, wohl an die 9 Male. Mich kam eine Angst an, die Teufel möchten auch mich holen, und bekreuzigte mich ohne Unterlass, erschien aber keiner. Zu guter Letzt wollte sich mein Pascha mit eigener Hand den Bratspieß in den Leib bohren, aber das Geräte war zu stumpf und half ihm nicht zu seinem Zweck. Drum ging ich auf ihn zu und sprach: »Herr Schuftibus, du verlierst ja bloß Zeit und kommst doch nicht aus diesem Jammertal. Holst dir gar noch eine Wunde, dass die Pflasterschmierer zeitlebens an dir herumfuschen müssen. Am besten wär's, ich tät dir ohne viel Schmerzen das Licht ausblasen. Hab auch andern schon den Gefallen getan, was ihnen sehr bekömmlich war.« »Ach, lieber Freund«, bat er, »tu's immerhin, sollst auch mein Juwelenkästlein haben. Sind 600 Seraphen darin und etliche kostbare Rubinen und Diamanten.« »Wo hast du sie?« unterbrach ihn Epistemon. »O je, die sind schon weit, wenn sie noch wandern. Wo ist der Schnee vom letzten Jahr?« »Erzähl weiter«, bat Pantagruel, »damit wir wissen, wie du deinen Pascha zurichtetest.« »Oh, das ist kurz beieinander. Ich wickel ihn in ein paar halbversenkte Hosen, stoß ihm den Bratspieß durch die Gurgel und häng ihn übers Feuer wie einen Hering in den Rauchfang. Dann pack ich seine Kleinodien und einen Speer, der überm Kaminsparren lag, und mach mich schnellen Trabs aus dem Hause. Gott weiß, wie ich meine halbgeröstete Kalbskeule spürte. Auf der Gasse stand alles in dichten Haufen mit Wassereimern, den Brand zu löschen. Als sie mich so angebrenzelt sahen, gossen sie erquicklicherweise ein paar Kübel über mich, gaben mir auch zu essen, das mir aber unlieblich einging, weil man als Getränk nur Brunnenpumperich dazu bekommt. Und taten mir weiter nichts zuleid. Nur ein kleiner, krummer Türk knuspert an meinem Speck, aber ich versetzt ihm etliche Maulschellen, dass ihm der Appetit verging. Noch ist zu erwähnen, dass ich auf der Seite, wo mich der Bratenwender im Düsel hat anbrennen lassen, völlig von einem Hüftweh geheilt ward, das mich seit über 7 Jahren geplagt hatte. Indes sie sich noch mit mir abgaben, fraß das Feuer immer weiter um sich, bis es mehr als 2000 Häuser ergriffen hatte. Da endlich schrie einer: »Potz, Mohammed, die Stadt brennt und wir vergaffen uns hier!« Und jedweder lief zu seiner jedwedigen. Ich aber schlug mich dem Tore zu. Von einem kleinen Hügel blickt ich voll Freuden auf das Feuermeer, was mir freilich übel aufstieß. Denn wie ich noch höhnte: »Ach, ihr armen Flöhe und Mäuse, euch wird ein magerer Winter zuteil«, stürzten mehr denn 600, ja mehr als 1311 Hunde, große und kleine, vor dem Brande aus der Stadt. Sie fußelten alle geradeswegs auf mich los, denn der Duft meines halbgebratenen Fleisches stieg ihnen in die Schnauze, und hätten mich unfehlbar aufgefressen, wär mir nicht mein Schutzengel mit einer Eingebung wieder das Zahnweh zu Hilfe gekommen.« »Was sprichst du damit eins von Zahnweh? War es doch nicht erkältet?« fragte Pantagruel. »Potz, Hühnerschwanz, gibt's ein schmerzhafter Zahnweh, als wenn einem das Hundszeug an die Waden fährt? Doch just zur schicklichen Zeit fiel mir mein Gespicke ein und warf es mitten unter die Viecher. Da fielen sie kläffend übereinander her, wer die Schwarten erschnappe, und verloren mich gänzlich aus den Augen. Ich aber ließ sie in ihrem Gezause und entwischte gesund und munter. Haja, es lebe die Brätelei!« Kaput 15. von Panurgs höchst neuartigen Pariser Mauern. Pantagruel lustwandelte eines Tags zur Erholung nach der St. Marcellus-Vorstadt in Begleitung des Panurg, der eine Flasche Wein und ein Stück Schinken unter Mantel trug, denn ohne diese Leibwache, wie er es nannte, traut er sich nie hinaus. Als Pantagruel ihm einen Degen hatte schenken wollen, wies er ihn wegen vorgeblicher Erhitzung des Zwerchfelles zurück. »Ja, aber«, fragte Epistemon, »wie willst du dich zur Wehr setzen, wenn dich einer überfällt?« »Oh, mit meinem Stiefelabsatz, dass doch bloß die Stoßklingen unter Pönitenz stünden.« Auf dem Heimweg betrachtete Panurg die Mauern von Paris und schüttelte den Kopf. »Ach, sind das schöne Mauern! Und wie stark die sein müssen! Die bricht sicher kein Vogel in der Mauser durch. Hol's der Teufel, die Stadt sollte sich schämen, solch ein Rumpelwerk stehen zu lassen. Das weht ja ein ordentlicher Kuhfurz über den Haufen.« Pantagruel belehrte ihn, dass die Sicherheit einer Stadt sich auf die Kriegstüchtigkeit ihrer Bewohner gründe. Auch sei es viel zu kostspielig, sie mit so wuchtigen Mauern zu umgürten wie Straßburg, Orléans oder Ferrara. »Ei, wenn schon«, brummte Panurg, »doch bleibt es etwas Herrliches um solch einen Steinwall. Wär's bloß, dass man bei einer feindlichen Belagerung hinaustreten und fragen kann, wer steckt da unten?« »Und dann die Unkosten? Wenn einer der Stadtväter mir einen ordentlichen Schoppen zahlte, ich wüsst wohl ein Mittel, um für billiges Geld einen Schutzwall aufzuführen.« »Ei, was für eines«, forschte Pantagruel. »Ich will's euch verraten, doch dürft ihr's nicht weitersagen. Soviel ich sehe, sind die Runzelpunzel der Frauenzimmer hierorts wohlfeiler denn Feldsteine. Daraus ließe sich also eine billige Mauer errichten. Man müsste sie nach den Regeln der Baukunst in schöner Zusammenstimmung aneinanderfügen, zuerst die großen, dann die mittleren und schließlich die kleinen. Dazwischen keilte man wie Diamantsteine die gleiche Anzahl harter Stoßzapfen, und zwar von denen, die sonst hinterm klösterlich zölibatischen Hosentürlein hausen. Wer zum Teufel risse diese Mauer auseinander? Die hielte fester als Stahl jedem Anprall stand. Da könnten die Kanonenhoden drauf protzen, dass wie ein Regenwetter der Pockensegen niederträufte. Schlüge auch kein Blitz hinein. Denn warum? Weil sie alle benedeit und gefeit sind. Bloß einen Nachteil hätte die Sache. Hoho, hahaha, lachte Pantagruel, lass hören. Ei, die Mucken sind auf das Zeug so gierig, dass sie alle dazu schwärmen und es mit ihren Spuren bedrecksen und bekleksen und schänden also das ganze Werk. Doch lässt sich dem wohl abhelfen. Man müsste halt eifrig mit schönen Fuchsschwänzen ausfegen. Derweil wir zum Essen gehen, will ich euch ein lustig Histörlein erzählen, so hier am Platz ist. Es war einmal ein armer Löwe, zur Zeit, da die Tiere noch reden konnten. Der ging im Wald spazieren und betete sein Brevier, als er mit eins unter einen Baum kam, auf dem ein böser Kohlenbrenner saß und Äste hieb. Wie der den Löwen sah, warf er seine Axt auf ihn, dass er ihn heftig am Schenkel verwundete. Da hinkte nun der Löwe im Wald herum und suchte Hilfe, bis er endlich einen Zimmermann traf, der ihm willig die Wunde beschaute, sie aufs Fürsorglichste reinigte und mit Moos ausstopfte, ihm auch anempfahl, sie stets säuberlich zu pflegen, auf dass die Fliegen nicht mit ihrem Schmutz daran kämen. So trottete der Löwe bald wieder gesund durch den Wald. Einsmals stieß er auf ein steinalt Mütterlein, das gerade Holz sammelte und Reisig bündelte. Als sie des mächtigen Tieres ansichtig wurde, fiel sie vor Schreck hintenüber, wobei ihr der Wind Rock, Unterzeug und Hemd über die Schultern blies. Voll Mitleid lief der Löwe hinzu, ob sie sich irgendwo wehgetan habe, und gewahrte so ihr, was ist denn das? Da klagte er, armes Weiblein, wer hat dich also verwundet? Und rief einen Fuchs an, der eben vorbeischlich. He da, Gevatter, mit Verlaub! Als Reineke zur Stelle war, bat er ihn, Vetter und lieber Freund, es hat irgendwer diese arme Frau gefährlich zugerichtet, denn zwischen den Beinen hört mit eins aller Zusammenhang auf. Schau nur, wie groß die Schramme klafft, sie dehnt sich ja vom Hintern bis zum Nabel. Das muss ein Axthieb sein und zweifellos ein alter. Aber damit die Fliegen nicht dreinschmeißen, wedel ihn tüchtig, ich bitte dich von innen und außen. Hast ja einen schönen langen Schwanz, feg bitte, derweil ich Moos zum Ausstopfen hole, denn man soll seinem Nächsten helfen, befiehlt uns der Herr. Feg, feg, denn die Wunde will gut ausgewedelt sein, sonst wird der alten Frau nimmer wohl. Also, Gevatter, lass dir's gesagt sein und ermatte nicht. Ein guter Feger, der ständig mit seinem Fächel feget, wird nie von den Vögeln bekegelt und bekeckelt. Feg zu, mein Hödel, feg, süß Schwänzel, bin gleich wieder da. Der arme Fuchs tat, wie ihm befohlen, und wedelte hin und her von außen und von innen. Aber die schnöde Alte farzte wie 100 Teufel und ward dem armen Fuchsen übel zumut, denn er wusste nicht, wohin sich wenden, um dem Gestank zu entgehen. Wie er sich aber umdrehte, sah er am Hinterteil des Weibes noch eine Wunde, aus welcher der stinkende Schwalm entwich. Zum Glück kehrte eben der Löwe mit mehr als 18 Ballen Moos zurück und begann es mit einem Stecken in die Blessur zu stopfen. Schon hat er 16 und einen halben Ballen verbraucht, da rief er voll Verwundernis, »Ei, Potz Teufel, ist die Schmarre tief!« und stopfte weiter. Aber Reineke sprach zu ihm, »Gevatter Löwe, ich bitte dich, halt ein, denn schau, hier hinten ist noch ein Schlitz, der gar fürchterlich stinket, drum spar etwas dafür von deinem Moos.« Auf gleiche Weise müsste man meine Mauern gegen die Schmeißfliegen wahren und eifrige Feger um hohen Lohn anstellen. Darauf fragte Pantagruel, »Woher stammt dir die üble Meinung, dass besagte Werkzeuge unserer Frauen so nieder im Wert stehen, sintemal es hierorts gar viele züchtige, tugendhafte und keusche Weiber und Mägdlein gibt?« »Jawohl, aber ubi findimus?« fragte Panurk dagegen. »Will euch nicht etwa meine Meinung in dieser Sache aufdrängen, sondern höret eine ernstere Stimme. Leg auch kein Großgewicht darauf, dass ich selber schon an die 417 verbimmelt habe, seit ich hier bin, und das sind bloß 9 Tage. Aber heute Morgen habe ich einen wackeren Mann getroffen, der in einem Quersack 2 Mägdlein trug, so 2 bis 3 Jahre alt, das eine vorne, das andere hinten. Den frag ich, sagt einmal, Alter, sind die beiden Dirnlein da noch Jungfern? Bruder, sprach er, seit 2 Jahren schlepp ich mich jetzt so mit ihnen herum. Die da vorne, die habe ich ständig unter den Augen, und von der möchte ich wohl sagen, sie sei noch Jungfer, aber mein Hand lege ich dafür nicht ins Feuer. Über die andere da hinten kann ich indes beim besten Willen nichts Sicheres aussagen.« »Was bist du doch für ein ergötzlicher Bursche«, lachte Pantagruel. »Ich muss dich in eine Livrei von meinen Farben kleiden.« Und ließ ihm einen stattlichen Anzug nach der neuesten Mode fertigen, nur dass dem Panurk der Hosenlatz 3 Fuß lang und viereckig statt rund beliebte, worin man ihm zu willen war. Stand ihm auch vortrefflich so. Er nahm sich darum vor, zu gelegener Zeit ein Büchlein über die Kommodität der umfänglichen Hosenlätz zu schreiben, setzte es auch wirklich auf und zeichnete schöne Figuren dazu, ist aber, so viel mir bewusst, noch nirgend gedruckt worden. Kaput 16. Von Panurgens Lebensführung. Panurg war von schicklicher Mittelgröße, hat eine zierlich gebogene Adlernase wie ein Rasiermesserheft, zählte damals etwa 35 Jahre und ließ an mannbarer Ritterlichkeit nichts zu wünschen über, nur dass er ein wenig weibersüchtig war und von Natur aus einer Krankheit unterworfen, von der es damals hieß: Kein Kreuzer Geld, das schlimmest Übel in der Welt. Immerhin gebot er über 63 Mittel, seinen Säckel wieder zu füllen, wovon das einfachste und harmloseste gemeinhin als heimliche Stibitzerei umläuft. Ein Tunichtgut, Falschspieler, Zechbruder, Pflastertreter und Nachtschwärmer, wie nur je einer zu Paris. Doch sonst, ich sag es ungescheut, der wackerst Bursche weit und breit. Alleweil hat er einen Handel gegen die Scharwächter und Ortsbüttel. So lud er einsmal 3 oder 4 stämmige Bauernburschen zu einem Abendtrunk und ließ sie saufen wie die Tempelherren. Führte sie dann auf die Anhöhe beim Navarreser Kollegium und horchte, bis die Wache ihre Runde machte, worauf er und seine Gesellen einen schweren Karren mit gewaltigem Schuck bergab sausen ließen, dass er die Wachleute wie Ferkel überrädelte. Die Kumpanei aber machte sich nach der anderen Richtung aus dem Staub, denn in kaum 2 Tagen hat er alle Gassen, Hinterhöfe und Seitenstege wie sein Vergeltsgott auswendig gelernt. Ein andermal legt er an den Weg, wo die Stadtweibel aufzogen, einen langen Strich Pulver, und wie sie nahe genug waren, bracht er's zum Zünden, freute sich auch unbändig, wie sie davor Reis ausnahmen, als säß ihnen der Leibhaftige auf den Fersen. Wenn er einem philosophischen oder theologischen Magister einen Schabernack spielen konnte, war er niemals zu faul dazu. Es durfte ihm keiner in die Quere kommen, ansonsten er ihm einen Hundskegel in die Kapuze legte, oder er heftet ihm einen Fuchsschwanz oder ein paar Eselsohren auf den Buckel oder spielt ihm einen anderen Streich. An dem Tage, da die Theologen zur Ableierung des Glaubensbekenntnisses auf der Hochschule zusammenkommen sollten, kocht er ein Mus aus Knoblauch, Mutterharz, Teufelsdreck, Bibergeil und warmem Hinternpech, verrührt es mit krätziger Eiterjauche und salbte damit wie ein Pfäfflein in aller Herrgottsfrühe das ganze Geländer im Hörsaal, dass es der Teufel selbst nicht ausgehalten hätte. Und mussten all die studierten Herren in voller Versammlung elendiglich speien und kotzen wie die Füchse. Er aber tat, als gehe ihn der ganze Spektakel nichts an. Unter dem Wams trug er meist eine Peitsche und fitzte den jungen Anwärtern über die Waden, damit sie ihren Meistern den Wein rascher heimbrächten. Im Mantel barg er mehr als 26 kleine Beutel und Ränzlein, und in jedem stak etwas. Im einen ein Gütterlein Bleiwasser und ein Messer, spitz wie ein Kirschnerpfriem, womit er Geldbörsen aufschlitzte. Im anderen Pfeffermehl, das er den Entgegenkommenden in die Augen stäubte. Im nächsten Kletten oder Klebeballen aus Vogelfedern, die er den braven Bürgersleuten auf Mützen und Kittel schmiss. Manch ehrsamer Mann setzte auch ein paar Hörner auf, so dieser durch die ganze Stadt und oft seiner Lebtage trug. Den Frauenzimmern praktiziert er gern ein Anhängsel in Form eines männlichen Gliedes auf die Haube. Ein weiteres Täschlein beherbergte eine Büchse mit Flöhen und Läusen, die er bei den Krätzigen im Spittel gefangen hatte. Mittels biegsamer Schreibfedern schnellst er sie auf die Brusttücher der süßesten Jüngferlein, wo immer er sie fand, und war's in der Kirche. Ingleichen ein Bündel Haken und Angeln, und wenn irgendwo ein Pärlein dicht vereinigt stand, heftelt er sie zusammen, dass sie sich beim Auseinandergehen die Kleider zerschlänzten. Ferner ein Feuerzeug mit Zündstein, Schwamm und sonstigem Zubehör. Auch 2 oder 3 Brennspiegel, womit er die Leute oftmals zur Raserei brachte. Denn er meinte kühlen Sinns, es käme auf eins heraus, ob sie harm auf der Winterseit oder warm auf der Hinterseit verspürten. NDR Kultur